uns fahren sie hinaus. Lieben, Liebe, zu Haus. Doch das Meer ruft. Lernenreifen im Meer. Doch sie schlafen versteckt. Wo kühl das Wasser sie umgibt. Wo Neonaugen glühen, wenn sie den Wellen Mühlen steigen, hält eine Perle die Hand. Wenn auch ihr Leuchten nicht ihnen gehört, sie tragen sie stolz an Land. Stärker als sie sein.